Als Radiohörer hat es ihn eines Tages zum Schreiben gelockt. Und er ist dabei gar nicht erst den Umweg über Zeitschriften und den Buchmarkt gegangen. Hörspiele haben ihn früh in den Bann gezogen. Und am Radio hat er sich mit den Klassikern wie mit den Zeitgenossen vertraut gemacht. Die Rede ist von Karl-Heinz Bölling, der 1947 in Dortmund geboren wurde, nach Schulzeit und Lehre dort bis 1984 in der Metallindustrie gearbeitet hat und seitdem in fast allen Radioprogrammen hierzulande vertreten ist. Auf eigensinnige Weise erzählt er Geschichten aus dem Ruhrgebiet. Beide Hörspiele, die Sie nun hören, sind Geschichten über vergangene Zeiten. In »Die Zeit macht keine Pause« versucht Ede Schönfeld, eine alte Sense richtig scharf zu machen, damit sie in der kommunalen Ausstellung Haus- und Feldgeräte von damals prunken kann. Und gerät dabei nicht nur auf eine telefonische Reise durch die Zeit, sondern auch durch das Medium Hörspiel selbst. Eine alte Bergarbeitersiedlung im Ruhrpott ist Handlungsort des zweiten Hörspiels, als Opas Hühner keine Eier mehr legten. Wie das Leben hier weitergehen kann, fragt sich ein altes Ehepaar, das die Arbeitswelt hinter sich hat und sich nun aber inmitten der vertrauten Umgebung einsam fühlt. Die Zeit macht keine Pause. Was? Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Ach so. Ja? Hier ist Ede Schönfeld. Wer? Kenne ich nicht. Ich hab von Ihnen in der... gelesen. Sie sind doch ein Fachmann in... so wie früher. Ja, gut. Da in der Zeitung stand, Eduard Bauer hatte früher einen kleinen... Und deswegen... Weil ich hab auf dem Boden eine alte... gefunden. Die ist auch von früher. Ja und? Eine Ausstellung. Im Rathaus. Haus- und Feldgeräte von damals. Die ist total stumpf. Die ich bei uns auf dem Boden gefunden hab. Ach so. Ich soll die Sense... dengeln? So sagt man dazu. Mhm. Und die Sense soll auf Ausstellung im Rathaus, Herr... Hier spricht Ede Schönfeld. Und die muss vorher gedengelt sein. Ich bin im Dunkeln draufgestoßen, bei uns auf dem Dachboden. Bald wäre ich über Sie gefallen. Was nehmen Sie denn so fürs Dengeln, Herr Bauer? Wo wohnen Sie denn, Herr Schönfeld? Ich mache deswegen bei der Ausstellung mit, weil ich diese alten Klamotten wunderbar finde. Und eine Sense ist doch im ursprünglichen Sinne scharf gewesen, oder nicht? Sense gibt das ja nur noch im Museum. Ne? Wie alt sind Sie denn? Ich? 93. Ich 23. Moment mal. Ich verbinde Sie mit meiner Alte. Die ist 100. Bitte legen Sie nicht auf. Sie werden gleich bedient. Hallo, hier spricht Ilse Bauer. Hallo, hier ist Ilse. Guten Tag, Frau Bauer. Hier spricht Ede Schönfeld. Ich habe darüber schon mit Ihrem Gatten gesprochen, weil ich eine ungedengelte Sense hab. Und die ins Rathaus soll zu einer Ausstellung, dachte ich mir, Ihr Gatte macht sie mir scharf. Heute ist doch Muttertag. Ja und? Unverschämtheit. Spreche ich mit Ilse Bauer? Eduard! Eduard! Sprich du mal mit diesem Flegel. Wir sind im Augenblick alle beschäftigt. Bitte legen Sie nicht auf. Hallo? Eduard Bauer. Wer ist da? Wegen der Sense. Klappt das nun oder nicht? Sonst lassen wir's bleiben. Was? Das Dengeln. Moment. Ich verbinde Sie mit meinem Vater. Wir sind bemüht, Ihre Verbindung herzustellen. Teufelsding. Wo muss ich denn da reinsprechen? Und der hört das? Hallo. Hallo. Hallo. Hier spricht Ede Schönfeld. Spreche ich mit Herrn Bauer? Ich muss aber aufs Feld. Das Korn absenden. In Ihrer Zeit... Zu Ihrer Zeit gab es demnach keine Mähdrescher? Man musste alles von Hand mit der Sense machen? Ja klar. Das geht in der Früh um 4 Uhr los, wa? Und dann den ganzen Tag, bis es dunkel wird. Was schreiben Sie denn gerade für ein Jahr? 1892. Mensch, grad krieg ich vorbei mit der Franzosen. Den haben wir gegeben. Wann sind Sie geboren worden, Heinrich? Ich? 1856, warum? Demnach sind Sie heute, da im Jahr 1892, erst 36 Jahre alt. Ich habe nicht gesagt, ich wäre 71 als Soldat dabei gewesen. Ja, ja, aber ich habe auch nur angerufen wegen der Sense, die ins Rathaus soll, wegen der Ausstellung. Soll ich Sie mit meiner Mutter verbinden? Hier spricht der automatische Anrufbeantworter von Hilde Bauer. Hier ist Ede Schönfeld. Hilde Bauer. Sind Sie die Mutter von Heinrich Bauer, gnädige Frau? Nee, ich bin die Mutter von unserer Kuh Lisa. Darf man fragen, in welchem Jahr Sie auf die Welt gekommen sind? 1840, du Blödmann. Und wann sind Sie gestorben? Als ich die Grippe kriegte, war ich 34 Jahre alt. Und daran sind Sie gestorben? Da kann man wohl sagen. Wie viele Kinder hatten Sie? Was war Ihr Mann von Beruf? 9 Kinder. Ich gehe noch zur Herrschaft die Wäsche machen. Und ich meine, die Arbeit auf dem Feld, die war bei euch früher scheiße, ne? Ich meine, gegenüber heute, wo doch die Maschinen... Meine Schwester ist so eine dicke Maschine. Sonst noch Sorgen, Herr. Ich bin es wieder. Eduard Bauer. Aber lebend. Toll, Herr Bauer. Ich muss Ihnen sagen, diese Gespräche mit Ihren Vorfahren haben mir so viel auch wieder nicht gebracht. Hallo? Wissen Sie was? Ich lerne Ihnen Sensen. Einverstanden. Sie sehen aber doch ein bisschen jünger aus, Eduard. Haben Sie Ihre vergammelte Sense dabei, Ede? Hatten Sie nicht gesagt, Sie wären 93 Jahre alt? Heute bin ich 23. Wir haben das Jahr 1923, Ede. Hörspielmäßig. Hörspielmäßig? Natürlich. Ich will sagen, sonst bekäme ich ja Angst. Natürlich. Ist überhaupt nicht wahr. Na, Ede, ran an die Wiese, leg los. Klappt doch schon, oder? Ja, die Sense ist... Scharf! Das Gras wird abgeschnitten. Aber es strengt verflucht an. Sollen wir nicht ein kleines Päuschen einlegen? Die Zeit macht keine Pause, du. Alles lebt. Sogar die Zeit lebt, lieber Ede. Na, warum arbeiten Sie nicht weiter? Aber ich bin doch hörspielmäßig hier. Wie ich? In Wirklichkeit bin ich 93. Ich muss doch nicht die 20er Jahre und die 30er Jahre miterleben. Ich weiß doch, was da passiert ist. Ah, na gut. Da soll die uns im Funkhaus mal wieder vorlaufen lassen, was? Ich habe keine Lust mehr, diese blöde Wiese zu schneiden. Ich bin bereit. Hey, Regie! Schlafen die? 1923. Gab es da schon Hörspiele? Weiß ich nicht. Da, es flattert eine Zeitung über die Wiese. 1924. Herr Eduard Bauer, also wir haben 1924 und nicht 1923. Also mir wurde gesagt, ich soll 1923 sagen. So war doch, Herr Regisseur. Ne? Keine Antwort. Komisch. Gab es 1924 Hörspiele? Das ist doch scheißegal. Jedenfalls sind wir hier alleine. Die sind gegangen. Na, und ich gehe auch. Und die Sense? Und die Wiese? Wiese. Sense? Unwichtig. Wo ist hier der Ausgang? Und wenn die Zeit abläuft, 23, 24, 25, 26, 27 und so weiter. Unmöglich. Guck mal, Zeit, die zurückläuft oder wieder vorläuft, die gibt es nicht. Ich meine, wir könnten die Leute warnen. Wir wissen, was passiert ist. 1924, 1933, 1945. Wir erzählen es. Die Menschen, die wir treffen, sind alle Schauspieler. Die Text sprechen, die wissen, was passiert ist. Das ist doch Quatsch. Ich als Schauspieler. Ich stehe doch auf der Wiese, oder nicht? Dann stimmt nur das Sprechen nicht. Aber mein Schwitzen, mein Ärger, meine Wut, das stimmt doch. Das ist auch Quatsch. Hier lüge ich Schauspielerei. Ein Politiker lügt und ist in dem Moment ein Schauspieler. Und wenn eine Lüge sein weiteres Leben beeinflusst, ne? Was läuft dann ab? Wahrheit oder Spiel, ne? Mistkerl, Opa. Ich hab gehofft, dass du mir die Sense scharf machst. Und was ist dabei rausgekommen? Ich friere mir hier einen ab und weiß nicht, von der Stelle zu kommen. Ich bin auf etwas festgenagelt. Logisch. Auf dein Sprecherhonorar. Lüge. Ich möchte mit der Regie verbunden werden. Sofort. Dann eben nicht. Dann geh ich. Die schöne Adrienne. Ich gehe. Eine hohe Antenne. Selbstverständlich kommen die Geräusche vom Band. Die sind natürlich gar nicht wahr. Ich meine, doch wahr, aber aus dem Zusammenhang gerissen. Verstehst du? Raum, Ort, Zeit und so weiter. Die sind natürlich neu gewürfelt worden. Eben eine Kurzhörspielwelt. Das ist irgendwie beruhigend. Bloß, wenn es beruhigend ist, warum senden wir dann eigentlich? Die Leute sollen sich was vorstellen. Im Gehirn. Als wenn es echt wäre. Scheiß, echt. Echt kann man nicht abstellen. Aber uns. Uns, ich meine, uns kann man abstellen. 1923 gab es überhaupt noch kein Hörspiel. Das hängt mit dem Radio zusammen. Da waren die Anfänge. Hast du eine Ahnung, seit wann es Radio gibt, Ede Schönfeld? Ja, irgendwann damals. Ach, 1543 oder um 700 ist mir doch egal. Und vor der Sense gab es die Sichel. Hey Eduard, was war vor der Sichel? Der Neandertaler oder was? Tja, fahren wir doch mal Neandertaler, ne? Ich verbinde. Neandertaler? Guten Tag. Hier spricht Eduard Bauer. Wie ist denn das Wetter im Neandertal? Was geht's? Heute Morgen hat zwar ein Sturm meine Frau in zwei Teile gerissen. Baum krachte um, Frau kaputt, aber es gibt ja genug Weiber. Und die Männer habt das Sagen? Ja, immer. Also so eine blöde Frage habe ich noch nie gehört. Sollen etwa die Weiber das Sagen haben? Warte mal, noch eine Frage. Womit schneidet ihr das Korn? Mit einer Sichel? Korn? Also das kenne ich nicht. Dann ist veredeltes Gras. Man kann die Körner mahlen, dann ergibt Mehl und daraus macht man Brot. Ach so, ja, Moment, also das muss ich mir aufschreiben. Mhm. Gras veredeln, Körner mahlen. Ja. Mehl, Brot. Genau. Ja, jo, danke für den Tipp, Kumpel. Bitte, bitte. Oh, muss ich jetzt auflegen. Läuft gerade ein Eisbär vorbei. Die Vorboten der Eiszeit, was? Jungs, zieht euch bloß warm an. Ah, noch ein Tipp. Mensch, das finde ich ja super von dir. Weißt du was, ich werde den Eisbär totschlagen oder stellt sie ich mir an. Überlebe ich so die Eiszeit? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Die Verbindung wurde unterbrochen. Hörspielmäßig, natürlich. War alles wieder nicht wahr. Fehlt bloß, dass meine Mutter hier aufkreuzt. Diese Glucke habe ich gefressen. Unwahrscheinlich, so viele Personen in ein Kurzhörspiel auftreten zu lassen. Oder ist hier ein Schauspieler anwesend, der mehrere Rollen zugleich spricht? Der möge sich melden. Ich stelle fest, dass jeder Schauspieler nur eine Rolle hat. Und nur eine Stimme. Und nur ein Honorar. Wer glaubt, wird selig. Also mir reicht es. Ich gehe. Da kommt ja ein Auto. Hey! Anhalten! Nehmen Sie mich doch mit! Dabei bist du bekloppt. Das Auto ist ja nur ein Autogeräusch, Mensch! Ede! Ede, bleib! Ede Schönfeld kann unmöglich im Jahr 1924 von einem Auto angefahren oder schwer verletzt oder getötet werden. 1924 gibt es Ede doch noch gar nicht. Ich meine, das ist doch alles nur... Ja? Hier ist Ilse. Sag mal, kommst du heute noch nach Hause oder bist du besoffen? Ja, ich komm. Die sollen ihr Hörspiel alleine machen. Du kommst jetzt nach Hause, sofort. Ich komm ja. Bin schon unterwegs. Hörst du auf der Straße die Brüllerei? Also, ich weiß nicht mehr, was ich wählen soll. Ach, sei doch froh, dass ich eine kleine Rolle bei Funk bekommen hab. Bei 5 Millionen Arbeitslose. Wählst du die KPD? Weiß ich nicht. Vielleicht Zentrum. Ich setze Kartoffeln auf. Wann bist du da? Der Deutsche Rundfunk bezahlt nicht schlecht. Du willst in eine Kneipe, du versoffenes Schwein. Ach, halt's Maul! Sie hörten Die Zeit macht keine Pause. Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Die Rollen und ihre Sprecher waren Ede Schönfeld, Benjamin Reding, Eduard Bauer, Gerd Kroll, Ilse Bauer, Tana Schanzara, Heinrich Bauer, Ralf Richter, Hilde Bauer, Barbara Nüsse, Neandertaler, Charles Wirz, Die Schleife, Nicole Bogut, Ton, Udo Schuster, Schnitt, Christiane Köhler, Regieassistenz, Holger Heddendorp, Regie, Ulrich Lampen. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1994. Ende! Ende! Dramaturgie Hans-Burkhard Schlichting. Hören Sie nun ein weiteres Hörspiel des Dortmunder Autors Karl-Heinz Bölling. Als Opas Hühner keine Eier mehr legten. Von Karl-Heinz Bölling. Im Garten. Hey, junger Mann! Meinen Sie mich? Sind meine Hühner bei Ihnen auf der Wiese? Darüber wollte ich sowieso mit Ihnen reden. Das geht überhaupt nicht, dass Ihre Hühner meinen Rasen zerkratzen. Da, Herr Wetterwind. Junger Mann, Sie können mich mal. Ich zeige Sie an. Was? Na, komm doch näher. Komm, damit ich dich fassen kann. Karin, Karin, ich brauche dich. Ich brauche einen Zeugen, ich werde beleidigt. Karin liegt bestimmt auf dem Sofa und guckt fern. Karin, komm schnell und bring den Hund mit. Sind meine Hühner nun bei Ihnen, ja oder nein? Ist eine erstklassige Rasse. Wissen Sie, mir kommt es mehr auf die Masse an, aufs Fleisch. Wollte ich viele Eier haben, dann hätte ich mir eine andere Rasse gekauft. Ihre dummen Hühner interessieren mich nicht. Ich sehe da den Hahn. Scheuchen Sie ihn, los, los. Machen Sie, der Witzte auf mein Grundstück. Karin, Karin! Karin guckt fern. Sie guckt bis nach Amerika. Wahrscheinlich reitet sie gerade nach Laramie. Und dabei wird sie schlecht, weil sie unterwegs unter einer Kakteen ein Kind bekommt. Welch ein Glück, dass gerade ein Indianer vorbeikommt und mit scharfen Zähnen die Nabelschnur durchbeißt und... Da, ich sehe vier Hennen. Put, put, put, put, put, put, put, put, put. Put, put, put, put, put, du bist put, put. Mir viel zu blöd. Da, der Hahn. Wie der auf seine Lieblingshände sitzt. Mit der macht das mindestens 15 Mal am Tag. Du Schweinehund. Da kommst du endlich hierher. Na komm, komm, komm, komm. Put, put, put, put, put, put, put, put, put, put. Am Abend. Bald muss ich sterben. Und du? Was wird aus dir? Kannst du überhaupt Strümpfe waschen? Was für Strümpfe? Was für Strümpfe? Deine natürlich. Ich werde meine benutzten Strümpfe sammeln. Montags werde ich das Waschbecken voll warmes Wasser laufen lassen. Ich gebe Waschpulver hinzu und wobbel meine Socken, hänge sie dann zum Trocknen auf der Wäscheleine. Und danach? Ich hoffe, du gehst zum Friedhof und machst mein Grab sauber. Fritz, du wirst es doch nicht so weit kommen lassen, dass auf meinem Grab so ein Schildchen steht. Bitte im Büro melden. Du willst noch mal heiraten, ich sehe dir an. Ich sehe dann deine Nasenspitze. Oh, Quatsch. Außerdem stehe ich vor dir. Und was wird das dir? Kannst du überhaupt meine Hühner zusammenhalten, ne? Ich sehe dir das an, du willst die alle schlachten. Ach, der Herr verdächtigt mich, ich würde seine Hühner schlachten wollen. Und wo ist meine Katze hin? Du hast sie vergiftet. Unsinn. Warum ist Muschi denn nicht da? Wo ist sie denn seit einer Woche? Die wird sich eine Amsel geschnappt haben. Ein Amselbrustknochen hat sich in ihrem Hals quergesetzt. Die ist erstickt. Oder irgendwie... Du kannst ja noch hier sitzen bleiben und die Fliegen zählen. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Ich sag dir schon mal jetzt herzlichen Glückwunsch. Du wirst ja morgen 78. Oh, danke. Gute Nacht. In der Nacht. Kind. Hilde. Kind. Hilde. Kind. Ja, Kind. Zieh dich warm an. Es ist kalt. Es hat geschneit. Die Mütze. Der Schal. Kind, zieh dir was an. Hilde, halt den Mund, du sprichst im Schlaf. Jetzt hast du mich geweckt. Was soll das? Ruhe. Will schlafen. Hörst du den Wind? Wind. Hoffentlich reißt er uns keine Pfannen vom Dach. Was ich höre, das sind unsere lieben Nachbarn. Sie grölen bis an mein Ohr. Haben wir Watte da? Bist du blöd? Watte? Komm zu mir ins Bett. Los, rutsch rüber. Gerade bin ich 78 geworden, liebe Ilse. Na und? Also kommst du jetzt oder soll ich kommen? Ist es auch schön warm bei dir? Also willst du jetzt diskutieren, oder? Anderer Tag im Haus. Steht hier die Zeitung? Nee, nur ein 87-Jähriger. Du hättest dich bei der Zeitung melden sollen. Oh, hab ich doch. Anonym natürlich. Anonym? Och, dann ist die Sache klar. Anonymes drucken sie nicht. Übrigens, wenn der Telefon geht und mein Sohn ist dran, ich bin nicht da. Ich bin auf Hawaii. Wieso? Habt ihr euch gestritten? Wer mich sonst nicht kennt, der kann auch heute da bleiben, wo der Löwenzahn wächst. Und Rita, wenn die mit Blumen kommt, was fällt dir dann ein? Rita kann kommen. Aber die kommt auch nicht. Die wissen das doch gar nicht, dass ich heute Geburtstag habe. Und die hat gewusst haben, die sind tot. Hast du die Hühner schon gefüttert? Ilse? Ilse, stell dir vor, du bekommst mit 74 noch ein Kind. Na, stell dir das mal vor. Deine Brust wird wieder rund und straff. Du kriegst einen niedlichen Bauch. Du musst beim Arzt. Wir machen zusammen Gymnastikübungen. Und schließlich eines Tages, Aua, aua, sagt sie, ich glaube, es ist soweit. Wir rasen los, Ampelrot, egal, drüber, das Kind kommt schnell. Die Sensation der Welt. Die Weltsensation. Stell dir das mal vor. Hast du Wacholder getrunken? Hauch mich mal an. Da, das ist klare, reine Kaffeeluft. Im Garten. Put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put. Put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put. Put, put, put, put, put, put, put, put, put, put, put. Oh, fressene Hühnerbande. Entschuldigen Sie bitte. Put, put, put, put, put, put, put, put. Entschuldigen Sie, es war wohl die letzte Nacht bei uns etwas laut. Put, put, put, put, put, put, put, put. Natürlich können Sie nichts machen. Einmal im Jahr habe ich das Recht, in meinem Haus so laut zu brüllen, wie ich möchte. Sehen Sie da an. Schon wieder sitzt er auf seiner Lieblingshenne. Ein Hahn kommt glatt mit 15 Hennen zurecht. Stell dich das mal vor. 15 Frauen im Haus. Naja, wenn man jung ist. Ein Mensch ist kein Huhn. Und wenn mir der Hahn zu wild wird, dann schlage ich ihm den Kopf ab. Kommt eine Suppe. Der Kerl stritzt mit den Hennen zu sehr. Das ist Stress. Das geht auf die Eiablage. Sagen Sie, haben Sie eigentlich kein Fernsehen? Ich sehe keine Antenne auf Ihrem Dach. Wissen Sie, das geht Sie nichts an. Wo steckt denn Karin? Das geht Sie nichts an. Wenn Sie auf Ihrer Arbeit sind, dann guckt Karin immer so traurig aus dem Fenster raus. Vielleicht hat sie Lust, ich meine, sie kann ruhig mal nach uns kommen. Wir reden was, wir spielen. Mensch, ärger dich nicht. Warum nicht? Ich werde Karin selber fragen. Schließlich ist sie ihr eigener Herr. Karin hat genug im Haus zu tun. Sie wird keine Zeit haben. Ich werde sie fragen. Hör mal, Fritz, weißt du nicht... Und du, was sagst du dazu? Ich lass mich überraschen. Wissen Sie, er hat heute Geburtstag. Er wird 78. Ilse, sei doch still. Oh, ich gratuliere. Put, put, put, put, put, put, put, wie gesund Sie ausschauen. Put, put, put, put. Er ist gesund. Put, put, put, put, put, put. So, genug gefüttert. Heute werde ich den Keller aufräumen. Schon längst hättest du den Keller aufräumen müssen. Aber du bist ja zu dickfällig. Alles kann man dir dreimal sagen. Du stellst dich taub. Aber das hat er von seinem Vater. Er ist das Abbild von seinem Vater. Faul, dick und gefräßig. Im Haus. Karin ist ein wunderschöner Name. Karin, das zergeht mir auf der Zunge. Ich komme nur, weil... Karin, Karin. Sie haben doch eine Hühnerzucht und ich möchte einen Eierkuchen backen. Wenn Sie 12 Eier für mich hätten? Ilse! Ilse, 12 Eier! Kein braucht 12 Eier, Sie will einen Eierkuchen backen. Legen Ihre Hühner braune oder weiße Eier? Natürlich braune. Güteklasse A. Ilse, bring keine Eier, die angebrütet sind. Kann das passieren? Natürlich. Ilse ist schon sehr tüdelig. Nein, ich meine angebrütete Eier. In keinem Geschäft würde man sie finden. Ganz Deutschland müsste kotzen, der Eierverbrauch total im Keller. Ich überlege, ob ich von Ihnen Eier nehmen soll. Mein Gott, Kari, so empfindlich. Komm, ich hau dir ein Ei von meinen Hühnern in die Pfanne. Und das isst du. Du wirst sehen, wie das schmeckt. Der Dotter ist gelb wie eine Butterblume. Er hebt und senkt sich. Ich will dir erzählen, mein Vater hat noch Hundefleisch gegessen. Das Nierenfett vom Hund ist gut für Rheuma. Tuberkulose. Da konnte der Hund noch so treu gucken. Er wurde erschlagen und gegessen. Mach ihn kalt, sagte mein Opa zu meiner Oma. Und die machte das auch. Dann zog sie dem Hund das Fell ab und kochte ihn. Na, Eskarin. Ilse, wo bleiben die 12 Eier? Aber Karin, nu is. Ilse, du musst es siezen. Quatsch, wir sind doch Nachbarn. Was bekommen Sie nun für die Eier? Der Teller muss blitzblank leer sein. Ja, wirklich sehr gut. Sie können Ihren lieben Mann nächstens mitbringen. Sie lieben ihn doch, oder? Was fragst du da? Karin, die Eier kosten 30 Pfennig das Stück. 30? Ja, ja, das sind sie wert. Auch ich habe Unkosten, das Hühnerfutter. Die Eier sind aber ganz schön teuer. Güteklasse A, von freipickenden, mit Regenwürmern und Käfern gefütterten Rassehühnern, ohne Fett. Weil immer der Hahn hinter ihn herwitzt und so weiter. Am Nachmittag. Schon 3. Kannst Kaffee machen. Schließlich habe ich Geburtstag. Karin hat nichts verlauten lassen. Sie hat bestimmt nicht gewusst, dass ich... Sonst hätte sie mir ein Geschenk mitgebracht. Karin ist eine fremde Person. Eine Nachbarin. Ihr Mann hat ihr bestimmt nicht gesagt, dass du Geburtstag hast. Der ist bestimmt boshaft. Mein Sohn? Ob der wenigstens anruft? Oder Rita? Ich denke, darauf pfeifst du. Ja, gerade ist mir aber so komisch. Als wenn es Weihnachten ist. Was hast du denn? Was nur morgen wird. Morgen? Morgen, da fegst du endlich mal die Kacke von den Hühnerstangen weg. Ich sag dir, wenn du das nicht tust, denn... Was denn? Denn lass ich mich scheiden. Wie scheiden? Du meinst, du bist tot oder ich bin tot? Oder was? Nee, mit Verteidiger und Staatsanwalt und Knast und viel Tränen. Weil ich dich umgebracht hab oder du mich? In unsere Jauchergrube, da liegst du und schwimmst nicht mehr. Wie schade. Nee, du bist total vergessen worden. Niemand erinnert sich an dich. Alle sagen, an wen denn? Nee, ist mir unbekannt. Quatsch. Natürlich liegst du in der Jauchegrube und ich lebe. Fegst du morgen die Hühnerscheiße weg? Ja oder nein? Ja. Komm, lass wir uns Kaffee und Kuchen schmecken. Also, es ist wieder ein neuer Tag da. Dieser Schreihals. Der ist in Form. Mir geht es heute gar nicht gut. Willst du liegen bleiben? Ich muss auch Frühstück machen. Dabei will ich heute beim Friseur. Das ist Quatsch. Du bleibst im Bett. Fritz, ich glaube, ich muss sterben. Was hast du denn? Soll ich einen Doktor anrufen? Da hilft kein Arzt. Komm, bleib bei mir. Geht es dir schon besser? Sag doch was. Das geht mir schlecht. Was willst du bei mir? Geh doch in die Küche und mach Kaffee. Los, los. Hörst du nicht? Verschwinde. Siehst du nicht, dass ich sterbe? Ich möchte alleine sein. Hast du was gesagt? Er dröhnt in meine Ohren. Ilse, komm aufstehen. Es ist ein schöner Tag. Du musst doch Frühstück machen, du bist auch zum Friseur. Er rauscht in meine Ohren. Als wenn andauernd irgendwo Wasser fließt. Wasser fließt durch meine Hand. sagt meine Mutter. Ist das Wasser nicht viel zu kalt, Ilse? Fritz, ich möchte alleine sein. Viele Tage später. Herr Nachbar, sind meine Hühner wieder auf ihrem englischen Rasen? Es tut mir leid, dass Ihre Frau gestorben ist. Ich habe gefragt, sind meine Hühner bei Ihnen? Ich weiß nicht, ja. Soll ich sie rüberscheuchen? Nein! Sie sollen in Ruhe lassen. Wo ist denn Karin? Ach, irgendwo. Wieso sollen Ihre verdammten Hühner bei mir fressen? Kein Mensch in dieser Gegend hat noch Hühner. Opa, schaff endlich deine Hühner ab. Auf Wiedersehen! Was ist los? Hör mal, du Arschgeige. Wenn du morgens ins Waschbecken spuckst und abends, da brummt immer dein irrsinniger Rasenmäher. Wie hört sich das denn an? Tut dir leid, dass meine Frau gestorben ist. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Was geht dich meine Frau an? Ihr blöden Hühner, kommt ihr her! Mach ich euch beide! Nehmt den Arsch zu! Dass ihr an eure eigenen Eier krepiert. Am Abend im Haus. Szene bedeutet aussprechen, was ja niemand tut, aber denkt. Es würden sich viele alte Männer angesprochen fühlen. Ich darf Sie doch besuchen. Karin, immer. Ich freue mich. Möchtest du ein Bier? Warum nicht? Möchtest du vielleicht 12 Eier für deinen Eierkuchen? Nein. Mein Mann ist für eine Woche weg. Er muss dazu so einen Lehrgang. Aber ich kann dich nicht heiraten. Und Kinder. Ich bin zwar ein Mann, aber sehr alt. 78 Jahre alt. Stell dir vor, ich zeuge ein Kind. Stell dir vor, mit 78, dann wär's bei der Geburt mit einem 79 Jahre alten Vater gesegnet. Karin, ich bin kein Hahn. Du bist doch kein alter Mann. Oder doch? Du bist ja nackt. Ich schmieg mich an dich. Komm, lass das. Zieh dich sofort wieder an. Lass doch deine Hände kreisen. Sei artig. Sonst musst du gehen. Das gibt es nicht, dass du mich nicht willst. Natur, Sterben, Lust, Geburt, ganz menschlich, du lebst im Überfluss, du bist geil, alter Mann. Oder bist du tot? Nee, aber kalt ist mir. Leck mich am Arsch. Du gehst? Wahrscheinlich kriegst du keinen mehr hoch. Ach, für dich wird's reichen. Tschüss. Und wenn Ihre Hühner noch einmal unser Grundstück betreten, dann... Am Tag. Robert, hier. Ja, ich meine dich, Hahn. Du heißt Robert. Schon 3 Jahre heißt du so, aber du hörst nicht. Warum nicht? Ich will dich schlachten, Robert. Komm her. Schlacht dich jetzt den Kopf ab. Ja, ich will ihn mal locken. Mit dem Wurm. Put, put, put, put, put, put, put, put, put. Der Schafwurm. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Ja, komm, komm. So, er schnappt zu, so. So. Und jetzt hack ich ihm den Kopf ab. Nein, nein, ich muss Robert auf den Hauptplatz legen. Zappel noch. Bist du tot, Heim? Ihr Hühner. Als Opas Hühner keine Eier mehr legen. Hört ihr? Opa, das bin ich. Ich heiße Fritz, Fritz Klein. Hab den Ersten und Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Bin schwer verwundet, am Bein. Soll ich euch die Narbe zeigen? Ich werde der Reihe nach täglich eins von euch schlachten. Denn alter Mann sein ist nix. Als ich ein junges, nacktes Weib sah, hab ich gegriffen. Da alle Teufel haben gelacht. Robert, bist du tot? Vielleicht bringen sie mich in Irrenhaus. Der Alte ist bekloppt. Bringt seine Hühner um. Und sonst wasche du das ja auch nicht mehr. Na, er wird Gott sei Dank bald sterben. Mein Gott, der ist ja schon 78. Hey, Nachbar! Sind irgendwelche Hühner bei Ihnen? Warum brüllen Sie so, Herr Nachbar? Sind meine Hühner bei Ihnen? Kommen Sie doch rüber. Schauen mal selber nach. Ja. Ich erwarte Sie. Gut. Bin schon da. Alles sauber bei Ihnen, so geschnitten und gehakt. Ich sehe kein Huhn, dann kann ich ja wieder gehen. Und was ist das hier? Ein totes Huhn. Das ich erschossen habe. Ich habe Sie gewarnt. Ich werde ab sofort jedes Huhn abknallen, das hier rumkratzt. Kapiert? Kapiert? Nehmen Sie Ihr Huhn mit. Auf Wiedersehen! Gib dir eins in die Fresse, du. Ja, ja, Fritz, gib es ihm. Schlag ihn zu Brei. Karin. Karin ist ein schöner Name. Karin. Karin, sag ein Wort und ich schlacht meine Hühner nicht. Und wenn sie Eier für umsonst... Karin, Karin, komm rüber zu mir. Immer. Tag und Nacht. Da, er kommt hoch. Gib ihm noch eine. Los, Fritz, gib ihm eine. Da! Oh. So. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hör auf. Es fehlt ihm noch sein Gebiss. Nachts. Wie findest du es hier? Gemütlich? Es ist lustig, dass wir nachts im Hühnerstall sitzen. Hörst du? Wie die Hühner mit ihren Schnäbel knacken? Die träumen. Sie stören sich gar nicht an uns. Sie tun so, als wären wir nicht da. Da schon. Aber sie können uns nicht einordnen. So was haben sie noch nicht erlebt. Frierst du? Warum sitzen wir eigentlich hier? Es gibt Leute, die machen Kopfsprünge mit einem Hubschrauber. Meine Erfahrung gründet sich immer auf Hühner. Das wollte ich dir nur zeigen. Natürlich, wenn du willst, wir können gehen. Du hast meinem Mann einen Zahn rausgeschlagen. Außerdem sucht er mich. Etwas hat mich gezwickt. Um diese Zeit brechen die Hühnerflöhe auf. Zack. Wirklich? Hat sie kleine Vampire. Die sind unglaublich wild auf Hühnerblut. Wow. Hast du gesehen? Über meinen Fuß ist eine Maus gerannt. Wo? Schon weg. Musste zu ihren Jungen. Da legt sie sich hin wie eine Katze und schnurrt, da die Nasenhärchen zittern. Ich denke, Mäuse macht man kaputt. Ach wat, sie sind doch niedlich. Weißt du, sonntags, wenn die Sonne ins Zimmer scheint, ich wach auf und blinzel. Und dann kommen die Mäuse und wetzen im Zimmer rum. Ich stehe mich schlafend. Die grinsen mich an mit ihren Knopfaugen. Ob der Kerl da wohl ein großer Käse ist? Aber patsch! Schleudere ich ein Pantoffel auf die Bande. Wieso? Ich denke, du magst sie. Habe ich das gesagt? Ach, Unsinn. In jedem Zimmer habe ich eine Falle stehen. Und da hängen sie morgens drin mit eingequetschtem Bauch. Brach, tot. Wenn mein Mann nun die Polizei anruft, die suchen mich und dann... Na und? Wer sucht, der findet. Ob ich vielleicht nicht mehr richtig dicke? Wir tun nichts Verbotenes. Wie gesagt, nur ein Erfahrungsaustausch mit der Dunkelheit plus Tier, plus alter Mann und junge Frau. Ach, ich geh in Bett. Ach, Scheiße, voll habe ich in die Hühnerklatte gepackt. Aber du gehst jetzt nach Hause. Sagst deinem Mann, ja, egal, irgendwas. Alter, blöder Opa. Wahrscheinlich hast du mich besoffen gemacht. Karin. Pack mich nicht an. Ich schrei um Hilfe. Doch, wie bescheuert bin ich. Fritz, mach's gut. Schau, wie der Mond aussieht. Wie eine gelbe Katze. Es gibt bestimmt irgendwo eine riesige Frau, die liegt im Himmel wie in einem Bett. Und dort bekommt sie ununterbrochen Kinder. So kleine Blasen. Daraus werden dann die Sterne, oder? Ist mir doch egal. Tschüss, Karin. Du holde Biene. Zwischenmusik sollte 9 Monate überbrücken, vielleicht auch 4 Jahre, damit das Kind sprechen kann. Du hast aber viele Hühner. Ich bin nicht dein Onkel, ich bin dein Vater. Mein Vater ist der da, da hinten, der am Zaun steht. Also gut, ich bin dein Onkel. Gefallen dir die Hühner? Ja. Weißt du, was ein Stamm ist? Das sind 4 Hennen und ein Hahn. Schenke ich dir, willst du? Ich hab schon Wellensittich, ich darf keine Hühner. Außerdem scheißen Hühner alles voll. Aber legen Eier und man kann das Fleisch der Hühner essen. André, wo bist du? Deine Mutter ruft. Ist mir doch egal. Sie soll mich nicht immer stören. Hat sie Langeweile, dann brüllt sie nach mir. Und ich soll mit ihr Mensch ärgere dich nicht spielen. Bin ich ein Baby? André! Ich bin hier bei Onkel Fritz. Ich füttere die Hühner. Darf ich einen Stamm haben? Das sind 4 Hennen und ein Hahn. André, ach, ich also weiß, ich hab dir schon mal darf gesagt. Ich doch nicht. Wenn mein Vater von Hühnern einen Pickel kriegt. André! Komm gleich, hör auf zu brüllen! Sie brüllt wie ein Reh nach ihrem Kitz. Aber ich bin ein Mensch und kein Reh. André! Wenn sie sich das nicht abgewöhnt, andauernd hinter mir herzuschreien, dann... Also beruhige dann dich. Hier. Schnapp dir den Wurm. Hast du Mut? Ja. Gib ihn dem Hahn. Ja, dem neuen großen Weißen. Habe ich mir gestern gekauft, das Biest. Hab keine Angst. Hast du gesehen? André, du kommst auf der Stelle nach Hause. Ach, Vater ruft. Nein, das ist dein Onkel. Ich bin dein Vater. André, wir möchten Mittagessen. Ja, ja, ja, Nachbar. André kommt sofort. Kannst nach dem Essen wiederkommen. André, kommst du wieder? Der bleibt zu Haus. Ich gehe hin, wo ich will. Das wollen wir doch mal sehen. Du bist immer noch mein Sohn. Fritz hat gesagt, er wäre mein Vater und du mein Onkel. Also hat Fritz zu sagen. Was ist los? Das Essen ist fertig. Kommt ihr? Komm hier. Nimm ein paar Eier mit. Vielleicht möchte deine Mutter einen Eierkuchen backen. Das Essen ist fertig. Ich komme. Ich bringe ein paar Eier mit. Lass sie nicht fallen. Mein Sohn. Sie hörten, als Opas Hühner keine Eier mehr legten. Von Karl-Heinz Bölling. Es sprachen Opa Gerd Kroll, Oma Tana Schanzara, Nachbar Joachim Kolender, Karin Helena Rüegg, Kind Johann Lau, Toningenieur Frank Wild, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Stefan Hart, Regie Hans-Gerd Krogmann. Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1990.